Heimatlied aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Heimatlied. Dies ist die Heimat, jener Waldesrand, der dir ins Nahe rückt den Himmelskreis, am Wiesenabhang das bestellte Land und alles, was das Herz an Liebe weiß. Dies ist die Heimat, jener Baum im Wind, mit Wipfeln wirr gesträubt und altersschwer, an den dein Trieb sich anschmiegt, dumpf und blind, als wären eines Leibes du und er. Dies ist die Heimat, jener dunkle Bann von Furcht und Schwermut, der dich früh umfängt, das Erbteil deines Bluts und was daran von deinem vorbestimmten Schicksal hängt. Dies ist die Heimat, jener stille Hang zur Erde, die dich trägt, zum Mensch und Tier, das alles Leben wie ein Widerklang der eigenen Brust und wie ein Stück von dir. Ende von Heimatlied, aufgenommen von Sonja.